Vor 50 Jahren starb im Alter von 65 Jahren der Lyriker und Hörspielautor Günter Eich. Aus diesem Anlass bringen wir eines seiner berühmtesten Werke, den Hörspielklassiker Träume. Eich gilt als einer der bedeutendsten Hörspielautoren. Für sein Werk erhielt er zahlreiche Preise, darunter den Georg-Büchner-Preis und den Hörspielpreis der Kriegsblinden. Träume ist Eichs bekanntestes und auch umstrittenstes Hörspiel. In 5 Szenen werden 5 Albträume wiedergegeben, die jeweils auf einem der 5 Kontinente spielen. Die düsteren Traumszenen führten bei der Ursendung 1951 zu heftigen Hörerreaktionen. 1964 entstand eine Neufassung des Stückes, die wir in den folgenden 70 Minuten präsentieren. Ich beneide Sie alle, die vergessen können, die sich beruhigt schlafen legen und keine Träume haben. Ich beneide mich selbst um die Augenblicke blinder Zufriedenheit. Erreichtes Urlaubsziel, Nordseebad, Notre Dame, roter Burgunder im Glas und der Tag des Gehaltsempfangs. Im Grunde aber meine ich, dass auch das gute Gewissen nicht ausreicht. Und ich zweifle an der Güte des Schlafes, in dem wir uns alle wiegen. Es gibt kein reines Glück mehr. Gab es das jemals? Und ich möchte den einen oder anderen Schläfer aufwecken können und ihm sagen, es ist gut so. Fuhrst auch du einmal aus den Armen der Liebe auf, weil ein Schrei dein Ohr traf? Jener Schrei, den unaufhörlich die Erde ausschreit und den du für Geräusch des Regens sonst halten magst oder das Rauschen des Winds. Sieh, was es gibt. Gefängnis und Folterung, Blindheit und Lähmung, Tod in vieler Gestalt, den körperlosen Schmerz und die Angst, die das Leben meint. Die Seufzer aus vielen Mündern sammelt die Erde. Und in den Augen der Menschen, die du liebst, wohnt die Bestürzung. Alles, was geschieht, geht dich an. In der Nacht vom 1. zum 2. August 1948 hatte der Schlossermeister Wilhelm Schulz aus Rügenwalde in Hinterpommern, jetzt Gütersloh in Westfalen, einen nicht sonderlich angenehmen Traum, den man insofern nicht ernst nehmen muss, als der inzwischen verstorbene Schulz nachweislich magenleidend war. Schlechte Träume kommen aus dem Magen, der entweder zu voll oder zu leer ist. Es war 4 Uhr nachts, als sie uns aus den Betten holten. Die Standuhr schlug 4. Du erzählst immer dasselbe. Das ist langweilig, Großvater. Aber wer war es, der uns holte? 4 Männer mit undurchdringlichen Gesichtern, nicht wahr? So wärmst du uns deine Vergangenheit jeden Tag auf. Sei still und schlaf. Aber wer waren die Männer? Gehörten sie zur Polizei? Sie trugen eine Uniform, die ich nicht kannte. Es war eigentlich keine Uniform, aber sie hatten alle 4 die gleichen Anzüge. Ich glaube bestimmt, dass es die Feuerwehr war. Das sagst du immer. Aber warum sollten einen die Feuerwehr nachts aus den Betten holen und in einen Güterwagen sperren? Es ist nicht merkwürdiger, als wenn es die Polizei gewesen wäre. Mit der Zeit gewöhnt man sich daran. Das Leben, das wir bis zu jenem Tag geführt hatten, war eigentlich viel merkwürdiger. Weiß Gott, es muss ziemlich merkwürdig gewesen sein. Am Ende ist das Dasein im Güterwagen das Gewöhnliche. Still, das darfst du nicht sagen. Ja, seid still da, dieses dumme Geschwätz. Komm näher, Gustav. Wärme mich. Ja. Es ist kalt. Rück auch näher, Alte. Ich tauge nicht mehr viel zum Wärmen. Wie lange ist es her, dass wir unser Haus verlassen mussten? Wie lange ist es her, dass wir in diesem Wagen fahren? Keine Uhr, kein Kalender. Aber die Kinder sind inzwischen groß geworden. Und die Enkel sind groß geworden. Und wenn es etwas heller ist... Du meinst, wenn Tag draußen ist? Wenn es etwas heller ist und ich dein Gesicht sehen kann, lese ich aus den Falten, dass du ein alter Mann bist und ich eine alte Frau. Es sind sicher an die 40 Jahre her. Ja, so lange ungefähr. Leg deinen Kopf auf meinen Arm. Du liegst so hart. Ja, danke. Kannst du dich erinnern? Es gab etwas, was wir Himmel nannten, und Bäume. Hinter unserem Haus stieg der Weg etwas an bis zum Waldrand. Auf den Wiesen blühte im April der Löwenzahn. Löwenzahn. Was du für merkwürdige Wörter gebrauchst. Löwenzahn. Erinnere dich doch, eine gelbe Blume. Die Wiesen waren gelb davon. In den Stängelwänden war ein milchiger weißer Saft. Und wenn er abgeblüht war, saßen wollige weiße Kugeln auf den Stängeln. Und der gefiederte Same flog davon, wenn man hineinblies. Ich hatte das ganz vergessen. Aber jetzt erinnere ich mich. Und erinnerst du dich an die Ziege, die wir im Stall hatten? Die weiß ich noch. Ich molk sie jeden Morgen. Im Schlafzimmer stand der Kleiderschrank und ich hatte einen dunkelblauen guten Anzug darin. Warum denke ich daran? Als ob der dunkelblaue Anzug das Wichtigste, das Beste gewesen wäre. Was war das Beste? Alles war gut. Die Akazie vorm Haus und die Himbeeren am Zaun. Das Beste war, dass wir glücklich waren. Aber wir wussten es nicht. Wie hieß die Blume, von der du vorhin sprachst, die gelbe? Löwenzahn. Löwenzahn. Ja, ich erinnere mich. Was hat die Kleine? Was hast du, Frieda? Sie sprechen immer von gelben Blumen. Sie sprechen immer von Sachen, die es nicht gibt. Ich möchte eine gelbe Blume haben. Das kommt von deinem Gerede, Großvater. Das Kind will eine gelbe Blume haben. Niemand von uns weiß, was das ist. Es gibt keine gelben Blumen, mein Kind. Aber sie erzählen es immer. Das sind Märchen, mein Kind. Märchen? Märchen sind nicht wahr. Das solltest du dem Kind nicht sagen. Es ist doch wahr. Dann zeig sie her, die gelbe Blume. Ich kann sie nicht zeigen, das weißt du. Es ist also Lüge. Muss es deswegen Lüge sein? Nicht nur die Kinder, uns alle machst du verrückt mit deinen Erzählungen. Wir wollen diese Märchen nicht kennen, wollen nicht wissen, was du dir Tag und Nacht zusammen träumst. Es ist nicht geträumt. Es ist das Leben, das ich früher geführt habe. Stimmt das nicht, Alte? Ja, es stimmt. Es ist gleichgültig, ob es stimmt oder nicht. Meinst du, wir werden glücklicher davon, wenn du uns erzählst, dass es einmal schöner war? Dass es irgendwo schöner ist als bei uns? Dass es etwas geben soll, was du gelbe Blume nennst? Und irgendwelche Wesen, die du Tiere nennst? Dass du auf etwas geschlafen hast, was du Bett nennst? Dass du etwas getrunken hast, was du Wein nennst? Wörter. Alles Wörter. Was sollen wir damit? Man muss es wissen. Man kann nicht aufwachsen ohne eine Ahnung von der wirklichen Welt. Es gibt keine andere Welt. Außer dieser hier. Außer diesem Käfig, in dem wir leben. Außer diesem ewig rollenden Eisenbahnwagen. Einen schwachen Wechsel von hell und dunkel, sonst nichts. Und dieser schwache Lichtschein? Woher kommt der? Durch die Klappe, durch die man uns das Brot hereinschiebt. Das schimmelige Brot. Brot ist immer schimmelig. Weil du kein anderes kennst. Nun hör zu, mein Enkel. Wer aber schiebt das Brot herein? Ich weiß es nicht. Also gibt es doch etwas außer diesem Raum, wo wir sind. Gewiss. Aber es wird nicht besser sein als das hier. Es ist besser. Wir wissen nichts davon und wollen keine Fantasien darüber hören. Das hier ist unsere Welt, in der leben wir. Sie besteht aus vier Wänden und Dunkelheit und rollt irgendwo hin. Ich bin sicher, dass draußen nichts anderes ist als die gleichen dunklen Räume, die sich durch die Finsternis bewegen. Er hat recht. Wir glauben nicht an die Welt, von der ihr immer redet. Ihr habt sie nur geträumt. Haben wir nur geträumt, Alte? Ich weiß nicht. Schaut euch um, keine Spur von eurer Welt. Wenn sie nun recht hätten. Mein Gott, das ist lange her. Vielleicht habe ich wirklich alles geträumt. Den blauen Anzug, die Ziege, den Löwenzahn. Und ich weiß das alles nur von dir. Aber wie kamen wir in diesen Wagen? War es nicht 4 Uhr nachts, als sie uns aus den Betten holten? Ja, die Standuhr schlug 4. Jetzt fängst du die Geschichte von vorn an, Großvater. Was ist, mein Kind? Da, schaut doch da am Boden. Ein glühender, glänzender Stab. Aber man kann ihn nicht anfassen. Er besteht aus nichts. Ein Lichtstrahl. Irgendwo hat sich ein Loch in der Wand gebildet und ein Sonnenstrahl fällt herein. Ein Sonnenstrahl? Was ist das? Glaubt ihr mir jetzt, dass draußen etwas anderes ist als hier? Wenn ein Loch in der Wand ist, müsste man hinausschauen können. Gut, ich schaue hinaus. Was siehst du? Ich sehe Dinge, die ich nicht verstehe. Beschreibe sie. Ich weiß nicht, welche Wörter dazu gehören. Warum schaust du nicht weiter hinaus? Nein, ich habe Angst. Ist es nicht gut, was du siehst? Es ist fürchterlich. Weil es neu ist. Wir wollen das Loch verschließen. Wie? Wollt ihr die Welt nicht sehen, wie sie wirklich ist? Nein, ich habe Angst. Lasst mich hinaussehen. Sieh hinaus, ob es die Welt ist, von der du immer sprichst. Was siehst du? Das ist die Welt draußen. Sie fährt vorbei. Siehst du den Himmel? Siehst du Bäume? Ich sehe den Löwenzahn. Die Wiesen sind gelb davon. Da sind Berge und Wälder. Mein Gott. Kannst du das ertragen zu sehen? Aber etwas ist anders. Warum siehst du nicht mehr hinaus? Die Menschen sind anders. Was ist mit den Menschen? Vielleicht täusche ich mich. Sieh du hinaus. Ja. Was siehst du? Es sind keine Menschen mehr, wie wir sie kannten. Siehst du es auch? Nein, ich will nicht mehr hinaussehen. Es sind Riesen. Sie sind so groß wie die Bäume. Ich habe Angst. Wir wollen das Loch verschließen. Ja, wir wollen es verschließen. So. Gott sei Dank, dass es wieder ist wie vorher. Es ist nicht wie vorher. Der Gedanke an die gelben Blumen macht mich frösteln. An was können wir jetzt noch denken? Die Erinnerungen machen mir Angst. Seid still. Merkt ihr nichts? Was? Was hast du, Frieda? Merkt ihr es nicht? Etwas hat sich verändert. Ja, die Welt draußen. Nein, hier bei uns. Warum hast du geweint, mein Kind? Ich weiß es nicht. Etwas hat sich verändert. Das Kind hat es gemerkt. Ich weiß, was es ist. Spürt ihr es nicht? Wir fahren schneller. Ja, wir fahren schneller. Was kann das bedeuten? Ich weiß nicht was, aber bestimmt nichts Gutes. Ihr müsst herausfinden, ob die Geschwindigkeit nun so bleibt. Oder? Oder ob sie noch größer wird. Horcht. Es wird immer schneller. Ja, es wird immer schneller. Ich glaube, es geschieht ein Unglück. Hilft uns denn niemand? Wer? Denke daran, dass der Mensch des Menschen Feind ist und dass er sinnt auf Vernichtung. Denke daran immer. Denke daran jetzt, während eines Augenblicks im April, unter diesem verhangenen Himmel, während du das Wachstum als ein feines Knistern zu hören glaubst, die Mägde Disteln stechen unter dem Lerchenlied. Auch in diesem Augenblick denke daran. Während du den Wein schmeckst in den Kellern von Randers Acker oder Orangen pflückst in den Gärten von Alicante, während du einschläfst im Hotel Miramar nahe dem Strand von Taormina oder am Allerseelentage eine Kerze entzündest auf dem Friedhof in Feuchtwangen, während du als Fischer das Netz aufholst über der Doggerbank oder in Detroit eine Schraube vom Fließband nimmst, während du Pflanzen setzt in den Reisterrassen von Sichuan, auf dem Maultier über die Anden reitest. Denke daran. Denke daran, wenn eine Hand dich zärtlich berührt. Denke daran in der Umarmung deiner Frau. Denke daran beim Lachen deines Kindes. Denke daran, dass nach den großen Zerstörungen jedermann beweisen wird, dass er unschuldig war. Denke daran, nirgendwo auf der Landkarte liegt Korea und Bikini, aber in deinem Herzen. Denke daran, dass du schuld bist an allem Entsetzlichen, das sich fern von dir abspielt. Am 3. November 1950 sollte der Finanzbeamte Ahmed Bayar in Smyrna eine dienstliche Reise in die Hauptstadt machen. In der Nacht vorher schlief er sehr unruhig, wie es der Traum beweist, den wir im Folgenden darstellen. Die Reise nach Ankara verlief in Wirklichkeit ohne alle Zwischenfälle und zur vollen Zufriedenheit des Reisenden und seiner Vorgesetzten. Jetzt ist es still. Wie lange? Es klingt wie ein Fest, als ob man tanzte. Stühle werden gerückt, es scharrt über dem Boden. Dann müsste man auch die Musik hören. Tanz oder nicht, jedenfalls ist es genau über uns. Und um 6 müssen wir aufstehen. Man hätte uns ein ruhigeres Zimmer geben können. Es war das einzige Freie. Eine Station, wo der D-Zug nicht hält. Hast du je von Ballard gehört? Bis heute nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier die Hotels überfüllt sind. Wer kommt nach Ballard? Wir zum Beispiel. Aber wollten wir denn? und die Leute, die über uns feiern. Hörst du? Sie fangen wieder an. Eine Hochzeit vielleicht. Hochzeit, Leichenschmaus, Taufe, Jubiläum, das kann uns gleich sein. Wie spät ist es? 2:30. Man sollte sich beschweren. Ich klingle dem Stubenmädchen. Sie soll hinaufgehen. Jetzt hört es gerade wieder auf. Es ist gleich, ich klingle. Was war das? Das war nicht oben. Ich drückte auf den Klingelknopf. Da hörte man das Geräusch. Klingle noch einmal. Ja, ja. Es hängt mit der Klingel zusammen, siehst du. Vielleicht ist sie nicht in Ordnung. Hier ist gar nichts in Ordnung. Lass jetzt das Klingeln. Es wird ohne dies ein Weilchen dauern, bis das Mädchen kommt. Ein solches Hotel. Lärm bis in die tiefe Nacht. Die Klingel nicht in Ordnung. Der Chauffeur meinte, es wäre das beste Hotel am Ort. Das Vestibül war auch sehr großartig. Verstehst du das? Wie kommt dieses Nest zu einem solchen Hotel? Vielleicht ist Industrie hier. Möglich. Jedenfalls standen Taxis am Bahnhof. Das deutet auf einen gewissen Verkehr hin. Und die Straßen waren taghell erleuchtet, obwohl es doch sicher schon gegen Mitternacht war, als wir ankamen. Es war 11:45. Und doch halten die D-Züge nicht. Verstehst du das? Ja, ich bin schuld daran, dass wir hier ausgestiegen sind, statt in Ankara. Du bist nicht schuld, Liebe. Und dass wir dieses Hotelzimmer nehmen mussten, wo wir nicht schlafen können. Ach, was das wieder kostet. Ich bin genauso schuld. Wir waren beide verschlafen und ich wurde kopflos, weil ich dachte, wir bekämen die Koffer nicht aus dem Zug. Mach dir keine Gedanken. Was tust du? Das Mädchen kommt nicht, ich zieh mich an und gehe selbst hinauf. Versuch noch einmal zu klingeln. Ja. Wer weiß, was das ist, aber sicherlich keine Klingel. Warum wirst du hinaufgehen? Es ist jetzt ganz still oben. Du hast es verrufen. Die paar Stunden werden wir ertragen. Geh nicht. Was hast du? Bleib lieber, ich fürchte mich allein. Unsinn. Ich bin gleich wieder zurück. Hier muss es sein, das ist das Zimmer über uns. Endlich sind Sie da. Herr Bayard ist da. Hoch, hoch, hoch. Das ist ein Irrtum. Wir erwarten Sie. Ich bitte Sie, weniger Lärm zu machen. Wir sind im Zimmer unter Ihnen und können nicht schlafen. Kommen Sie, setzen Sie sich. Champagner? Ich bitte Sie um Ruhe, weiter will ich nichts. Ach was, wir warten schon so lange auf Sie. Sie verwechseln mich. Ich bin ein Gast dieses Hotels und kenne hier niemanden. Aber wir kennen Sie. Unmöglich. Und warten gerade auf Sie. Ich bin nur aus Versehen in Ballard. Warum lachen Sie? Das sind die Damen und Herren vom Komitee. Wir feiern Ihre Ankunft. Ich sage Ihnen, Sie verwechseln mich. Sie sind Herr Ahmed Bayar, Finanzbeamter aus Izmir. Sie kennen meinen Namen? Setzen Sie sich und trinken Sie. Wenn Sie meinen. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Das tut gut. Aber ich kann nicht lange bleiben. Meine Frau... Ihre Frau schläft inzwischen. Wir müssen morgen in Ankara sein. Das hat sich erledigt. Wie meinen Sie das? Wir meinen, dass Sie hier bleiben. Hier? Sie sind alle sehr nett und Ballard ist offenbar eine hübsche, eine lebendige Stadt. Das gebe ich zu, aber warum lachen die Damen und Herren vom Komitee? Wir lachen gern, auch ohne besonderen Grund. Außerdem freuen wir uns natürlich, dass Sie gekommen sind. Damit konnten Sie wirklich nicht rechnen. Es kam so, wir waren im Zug eingeschlafen. Plötzlich weckt mich meine Frau und sagt, der Zug hält, schnell, schnell, wir müssen hinaus. Da griffen wir unsere Koffer und stiegen aus. Kaum waren wir auf dem Bahnsteig. Da fuhr der Zug ab. Und Sie merkten, dass Sie gar nicht in Ankara waren, sondern dass der Zug auf einer kleinen Station außer fahrplanmäßig gehalten hatte. Trinken Sie. Auf diese Weise kamen wir nach Balat. Kein Champagner mehr da? Weshalb erwarteten Sie mich? Ich bin niemand, den man erwartet. Oh doch. Vielleicht haben Sie eine falsche Vorstellung von meiner Tätigkeit. Wir wissen, dass Sie Steuerfachmann sind. Für Tabak, genauer gesagt. Handelt es sich um Tabak? Sie müssen aber bedenken, dass meine Kompetenzen sehr gering sind. Besser wäre es, Sie sprechen mit meinem Abteilungschef. Bitte, Herr Bayard, drücken Sie auf die Klingel, damit der Kellner neuen Champagner bringt. Läutet denn die Klingel? Irgendwas dran ist nicht in Ordnung. Noch einmal. Hören Sie? Es läutet nicht. Gut, Herr Bayard. Bravo, Bayard. Was denn? Hier, trinken Sie. Da ist ja noch Champagner. Zum Wohl. Dann brauchen wir keinen Kellner. Zum Wohl. Und keine Klingel. Die Klingel brauchen wir. Eine Klingel, die nicht läutet? Er merkt es schon. Wir haben Sie nur erwartet, damit Sie ab und zu auf den Knopf drücken. Dazu brauchten Sie mich? Wir selbst tun es nicht gern. Was ist dabei? Er fragt, was dabei wäre. Das ist der Richtige. Sie übertreiben. Wir stellen Sie ein. Für die Klingel? Für jeden Druck auf den Knopf erhalten Sie ein Pfund. Also Akkord. Aus bestimmten Gründen können wir Ihnen kein Fixum bewilligen. Sehen Sie sich vor. Ich mache mich zum Millionär und Sie arm. Nichts, was uns lieber wäre. Wie viel haben Sie schon verdient? 2 Pfund vorhin. Sie haben ja auch schon unten geklingelt. 6 Mal. Macht zusammen 8 Pfund. 8 Pfund? Und ich brauche nur zu klingeln? Jetzt zum Beispiel? Bitte. 9 Pfund. 10. 11. 12. Hier. Können Sie es wirklich noch bezahlen? Leicht. Außerdem zahle nicht ich, sondern das Komitee. Was ist es für ein Komitee? Es beschäftigt sich mit der Wohlfahrt. Natürlich. Das alles verstehe ich auch. Nur die Klingelanlage. Ein Fallball. Haben Sie die Geräusche nicht erkannt? Eine interessante, aber sehr einfache Konstruktion. Das heißt, den Scherz zu weit treiben. Scherz? Wer sollte denn, wenn man beliebig oft... Es findet sich immer jemand. Aber es ist doch niemand... Ich meine jetzt, als ich... Meinen Sie, Sie bekämen die 12 Pfund für nichts? Ich will die 12 Pfund nicht. Hier! Jeder kann sie haben. Warum gehen jetzt alle weg? Die Feier ist beendet. Gehen Sie schlafen, Bayer. Sie haben morgen einen schweren Tag vor sich. Gute Nacht, Herr Scharfrichter. In der Stunde X werde ich dennoch denken, dass die Erde schön war. Ich werde an die Freunde denken, an die Güte, die ein hässliches Gesicht schön macht, an die Liebe, die die Augen verzaubert. Ich werde an den Hund denken, meinen Spielgefährten, als ich ein Kind war, an die blauen Lupinen der Samlandküste während eines Ferienbesuchs. Ich werde noch einmal die langen Schatten der Tannen sehen auf der Bauernschmiedalm und mit Emmy Gruber auf den Gederer gehen. Ich werde mich erinnern an die Vogelzüge über dem Flugplatz von Märkisch Friedland und an den Geruch des Bierkellers im Gasthaus zum Hirschen, das meinem Großvater gehörte. An Holunder, Raps und Mohn, flüchtig gesehen von einem Zugfenster aus, an das Erröten der 14-jährigen Gabriele Dembica. An die roten und grünen Lichter eines Flugzeugs, das unter dem Sternbild der Cassiopeia dahinflog. An den Tanz unter den Lampions des 14 Juillet. An den Duft von Obst, morgens an den Verkaufsständen vorm Schloss in Celle. Ich werde denken an den Herzschlag der Eidechse, die mich erblickt hat, und an ein Gedicht im westöstlichen Divan, das mich tröstete. Von einer Stunde X, deren es bekanntlich sehr verschiedene geben kann, träumte am 27. April 1950 der Automechaniker Lewis Stone in Freetown, Queensland, Australien. Es darf beruhigend vermerkt werden, dass Stone sich derzeit der besten Gesundheit erfreut und seinen Traum längst vergessen hat. Was gibt's, Nachbarin? Ihr lacht. Warum sollen wir nicht lachen? Wir sind glücklich. Wie könnt ihr das? Wir haben 5 Kinder und das tägliche Brot. Habt ihr Sorgen, Nachbarin? Wisst ihr nicht, dass der Feind kommt? Der Feind? Man hat ihn auf der Straße von Sydney her gesehen. Es muss nicht sein, dass er hierher kommt. Wohin führt die Straße sonst? Es muss nicht sein, dass er in unser Haus kommt. Nein, vielleicht kommt er in meins. Und deswegen macht mich euer Lachen zornig. Lebt wohl, verschließt eure Türen. Gute Nacht. Das Tor ist verschlossen. Schau hinaus. Alle Lampen verlöscht. Wir wollen auch unsere auslöschen. Ja. So ist es besser. Bob, wo bist du, Bob? Hier. Wo bist du, Elsie? Hier. Vielleicht ist das nicht wahr. Wir hätten fragen sollen, wer ihn gesehen hat. Der Feind. Wer kennt ihn schon? Ist jetzt Krieg, Mama? Es ist immer Krieg. Wir werden die Fenster aufmachen, aber die Vorhänge zuziehen. Wenn wir jetzt den Vorhang ein wenig beiseite tun, können wir hinausschauen. Ach, es ist finster draußen. Nichts zu sehen. Es ist Neumond. Und alles ist ganz still. Es ist nicht still, Mama. Ich höre etwas. Was hörst du? Ich weiß nicht, was es ist, aber ich höre etwas. Was ist da? Schritte. So geht doch niemand. Still! Es sind Schritte, Mama. Es kommt hierher. Jetzt hält er an. Ganz nah an unserem Haus. Es kann auch woanders sein. Der Schall täuscht. Sieh hinaus. Ich sehe nichts. Nein, ich sehe nichts. Aber es ist wie ein grüner Schein in altem Holz. Wie der Schein nachts auf der Uhr. Still. Es bewegt sich. Er klopft bei uns. Nein, nein, nicht bei uns. Bei uns. Nein. Still. Nicht weinen. Er darf uns nicht hören. Wir tun, als schliefen wir. Will er zu uns, Mama? Ja, er will ins Haus. Vielleicht denkt er, es ist niemand da und geht woanders hin. Er geht nirgendwo anders hin als zu uns. Er hat uns ausgewählt. Warum gerade uns? Ach, Kind, vielleicht, weil wir glücklich waren. Mag er das nicht? Sprecht nicht so laut. Was werden wir tun? Wir gehen durch den Hinterausgang hinaus. Schnell! Ja, wir müssen etwas mitnehmen. Kleidung, Essen. Nichts! Du weißt, dass wir nichts mitnehmen dürfen. Er merkt das. Er schlägt das Tor ein. Kommt schnell, seid ihr alle da? Ja. Bob, Elsie, Casey, Fred. Wohin gehen wir, Mama? Ich weiß es nicht. Die Nachbarin wird uns aufnehmen. Hallo, Nachbarin. Kommt nur rein. Ich dachte mir schon, dass ihr kommt. Aber ich habe nicht so viel Betten. Ihr müsst auf dem Boden schlafen. Das macht nichts. Kann man von euch aus sehen, was er drüben tut? Er hat alle Lichter angezündet und scheint etwas zu suchen. Wir haben nichts mitgenommen. Natürlich nicht. Du, Bob, was? Ich habe was mitgenommen. Meine Puppe. Sei still. Sag nichts. Dass er gerade uns gewählt hat. Das sind Auszeichnungen, nach denen man nicht verlangt. Obwohl jemand schläft heute? Niemand. Oder alle, bei denen er nicht geklopft hat. Es wird schon langsam hell. Morgen wird alles seinen gewohnten Gang gehen. Außer bei uns. Habt ihr wirklich nichts mitgenommen? Nichts. Es war ja auch dunkel. Wir hätten nichts finden können. Er sucht immer noch. Wie sieht er aus? Ein kleiner Mann. Gar nichts Besonderes. Sein Gesicht. Ich habe es noch nicht gesehen. Lasst mich auch hinüberschauen. Er kommt ans Fenster. Er sieht hinaus. Ich sehe sein Gesicht. Er hat Augen, als wäre er blind. Er sieht hier herüber. Geht vom Fenster weg. Ich sehe, dass er blind ist. Und dennoch machen mich seine Augen fürchten. Er schaut immer hier herüber. Er hat mich gesehen. Vielleicht muss ich ihn begrüßen. Guten Morgen, Herr Nachbar! Er antwortet nicht. Es fröstelt mich. Er schaut unverwandt herüber. Er ist blind. Herr Nachbar, habt ihr gesagt? Ihr habt euch schnell umgestellt. Er schaut unverwandt herüber. Ihr habt uns schon abgeschrieben, nicht wahr? Ich begrüße euch, Herr Nachbar! Er antwortet nicht. Vielleicht ist er auch taub und stumm. Er schaut unverwandt hierher. Ihr müsst fort. Fort? Warum? Wohin? Ihr müsst fort. Er will nicht, dass ihr hier seid. Seid nicht hartherzig, Nachbarin. Seht, das Kleine ist eben eingeschlafen. Fort! Schnell fort! Kommt. Ja, ja, kommt. Wir gehen in ein anderes Haus. Kommt, Kinder, komm. Kommt. Ich bin so müde. Jetzt sieht er nicht mehr herüber. Oh, ich weiß genau, dass er nicht blind ist. Er sieht besser als wir alle. Kommt, wir läuten hier. Der Bürgermeister war immer unser Freund. Er muss uns eine andere Wohnung geben. Was wollt ihr? Ihr wisst es, Bürgermeister. Wir mussten unser Haus verlassen. Geht weiter. Ihr gehört nicht mehr zu uns. Aber... Nichts aber. Ihr habt kein Haus mehr in Freetown. Und ihr seid Diebe. Diebe? Trägt Elsie nicht ihre Puppe auf dem Arm? Die Puppe? Mein Gott, Elsie, hast du die Puppe mitgenommen? Warum hast du das getan? Weil ich sie lieb habe. Wir müssen sie zurückbringen. Zu spät. Ihr habt euch ins Unrecht gesetzt. Und wir sind alle froh, dass ihr das getan habt. Ich bin euer Freund. Ich rate euch, geht fort, ehe ihr verhaftet werdet. Kein Wort mehr. Kommt, wir müssen weiter. Darf ich die Puppe mitnehmen? Nimm sie mit, mein Kind. Das dürfen wir nicht. Weil sie sie lieb hat. Nun gut, weil sie sie lieb hat. Wohin? Vielleicht nimmt uns ein anderer auf. Niemand nimmt uns auf. Hallo, Nachbar! Zum Teufel, ich bin nicht dein Nachbar. Schert euch fort, landfremdes Gesindel. Sind wir nicht alle hier geboren? Fuck! Denkt ihr, wir wollen uns euretwegen die Finger verbrennen? Kommt. Wir brauchen niemanden mehr zu fragen. Sie stehen alle hinter den Gardinen und sehen uns nach. Niemand ruft uns herein. Alle sind froh, wenn wir gehen. Sie haben alle Angst. Man darf es ihnen nicht übel nehmen. Nein. Sie sind alle ebenso armselig wie wir. Wir haben unsere Kinder. Und Elsie, ihre Puppe. Ja, meine Puppe. Jetzt hören die Häuser auf. Gott sei Dank. Wir kommen ins Freie. Es ist ganz hell. Und wohin gehen wir? Tja. Wohin? Es gibt Wegweiser an den Straßen, leicht erkennbare Flussläufe, Aussichtsgerüste an erhöhten Punkten, Landkarten, auf denen die Seen blau eingezeichnet sind und die Wälder grün. Es ist leicht, sich zurechtzufinden auf der Erde. Aber du, der du neben mir gehst, wie verborgen ist mir die Landschaft deines Herzens. Tappend im Nebel überkommt mich oft Furcht vorm Dickicht, und vom verborgenen Abgrund. Ich weiß, du willst nicht, dass man deine Gedanken durchwandere. Irreführen soll das Echo deiner Worte. Straßen, die kein Ziel haben. Ein Gebiet ohne Ausweg. Verfallene Markierung. Jedes Jahrhundert gibt uns neue Dinge zu verbergen. Ein Gelände, überwachsen dem neugierigen Auge der Liebe, zugedeckt von Einsamkeit, dem immer dichteren Laub. Am 29. Dezember 1947 lag der Kartenzeichner Iwan Iwanowitsch Boleslawski krank in seiner Wohnung in Moskau. Er hatte eine fiebrige Grippe und schlief seit 2 Tagen mit kurzen Unterbrechungen. Er träumte viel, meist von Ländern, die er nie gesehen hatte. Es ist natürlich möglich, dass er sie während der restlichen Jahre seines Lebens noch zu sehen bekommt. Mit unseren Trägern haben wir es gut getroffen, was meinst du? 50 Pfund und ohne Murren. Durch den Urwald. 8 bis 10 Stunden. Treu und nicht teuer. Aber der Koch, Vassili, wie werden wir den Koch wieder los? Der Koch wäre schon recht. Man brauchte nur sein Grinsen abzuschießen. Das Essen ist fertig. Konservenfleisch. Und das? Frisches Gemüse? Wächst hier überall. Sehr gut. Sieht aus wie Porree. Und schmeckt wie Steinpilz. Aber gut. Sehr gut. Wo hast du kochen gelernt, Kongo? Nie gelernt. Alles sieht aus wie Porree. Schmeckt wie Steinpilz. Das sind Aussichten. Trommeln. Schon wieder. Weil ihr jetzt esst, weißer Herr. Weil wir jetzt essen. Hörst du das, Vassili? Sie trommeln jedes Augenzwinkern weiter. Die ersten paar Tage sind wir interessant. Das legt sich. Hoffentlich. Und warum hocken alle um uns herum? Und ihr? Habt ihr gegessen? Schon gegessen. Alle. Porree? Steinpilz? Ich möchte nicht interessant sein. 23 Träger, ein Aufseher, ein Koch, macht 50 Augen, die einen anstarren. Hey! Ihr! Noch Gemüse. Genug. Gut und sättigend. Und jeder Bissen weitergemeldet. Das würzt. Da wäre mir Essig lieber. Komm, gehen wir ins Zelt. Ja, eine Pfeife rauchen, die im nächsten Dorf nicht bekannt wird. Zelte aufbauen, Zelte abbrechen. Lohnt sich das für eine Pfeifenlänge? Ja, Zeit sollten wir haben. Lang wie ein Feldbett. Und wieso haben wir keine? Warum bleiben wir nicht hier, wo wir in den Schlaf getrommelt werden, unter einem Segeltuch, das man leicht zunähen könnte? Wo wir... Was? Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Was tun wir hier, Anton? Wohin wollen wir? Hast du das auch vergessen? Ja, völlig vergessen. Das soll ein Scherz sein, nicht wahr? Ich frage dich, Anton, weil ich nicht mehr weiß, weshalb wir hier sind. Du weißt nicht mehr, weshalb wir hier sind? Nein. Das ist kein Grund zur Aufregung. Das ist bloß die Hitze. Eine Gedächtnisstörung. Das ist eher zum Lachen. Oder auch nicht zum Lachen. Eine ganz kleine Lücke, eine kurze Blutleere im Gehirn. Das geht vorüber. Wenn du mir nachhelfen könntest. Freilich. Wenn du mir sagtest, wohin wir wollen. Wohin wir wollen? Woher? Wohin? Wozu? Eben wusste ich es noch. Eben wusstest du es noch? Ja. Und weißt es nicht mehr? Du auch nicht? Deine Vergesslichkeit ist ansteckend. Oder? Es liegt an der Hitze, die für uns beide gleich ist. Ja, die gleiche Hitze, das gleiche Zelt und der gleiche Tabak. Und das gleiche Gedächtnis. Na, keine Sorge, es kommt schon wieder. Was meinst du? Einiges wissen wir. Zelt, Trommeln, Urwald. Das hilft weiter. Es kommt auf die logischen Schlüsse an. Eine Expedition offensichtlich. Ja, eine Expedition. Woher? Wohin? Wozu? Die Fragen stehen fest. Das beruhigt auch. Afrika ist es in jedem Fall. Da nun aber alle Expeditionen das gleiche Ziel haben... Alle? Bist du sicher? Alle Expeditionen suchen das Glück. Bezweifle ich. Jedenfalls ist es kein logischer Schluss. Es gibt kein anderes Ziel. Denke nach. Ich hatte an Meteorologie gedacht. Längst überholt. Ach so. Ergibt sich aus Zelt, Trommel und Urwald Glück. Aber in welcher Gestalt? Das eben fragen wir mit unserer Expedition. Und gerade hier? Warum nicht hier? Nein. Ich glaube das alles nicht. Wir wollen uns nicht streiten. Wir haben ja Tagebücher, Aufzeichnungen. Wir brauchen kein Gedächtnis. Schwarz auf weiß. Du wirst sehen, dass ich recht habe. Eine wasserdichte Mappe im Gepäck 3. Gut, dass du es noch weißt. Sehen wir lieber gleich nach. Kongo allein? Wo sind die anderen? Alle fort. Fort? Was soll das heißen? Fort. Davon. Left. Parti. Und unser Gepäck? Auch fort. Die wasserdichte Mappe im Gepäck 3. Left. Partie. Gestohlen. Wir machen dich verantwortlich, Kongo. Und wie macht man ihn verantwortlich? Unsere Instrumente, unsere Lebensmittel. Wir müssen ihnen nach. Ohne Waffen. Du, wir haben wenig Aussichten. Am besten, wir bleiben hier. Wir haben noch das Zelt und zwei Feldbetten. Und den Urwald. Und die Trommeln. Was ergibt sich daraus? Es kommt auf die logischen Schlüsse an. Und du? Warum bist du geblieben? Der Abwasch, weise Herr. Du machst dich lustig, Herr Lunke. Pflicht, Devoir, Duty. Alles befehlen die Trommeln. Die Trommeln? Hör zu, Kongo. Du bist kein Halunke. Du bist ein ehrlicher, du bist ein treuer Mensch. Du bist unser Freund. Kann nicht bleiben. Du wirst uns alles erzählen, Freund Kongo, nicht wahr? Was trommeln Sie jetzt? Dass ich gehen soll. Aber Sie verbieten dir nicht, uns alles zu erzählen. Nein. Erinnert euch an das Essen. Büchsen, Fleisch und Gemüse. Das Gemüse war es. Es schmeckte gut. Eine Wurzel. Wächst hier viel. Wer sie isst, verliert das Gedächtnis. Ich erinnere mich genau an den Geschmack. Wie Steinpilz. Ihr werdet es vergessen. Weiter. Ein Mittel dagegen? Weiß nicht. Was habt ihr mit uns vor? Nichts. Es ergibt sich. Es ergibt sich? Bitte etwas deutlicher. Wenn ihr am Leben bleibt, ist es gut. Wenn nicht, ist es auch gut. Sehr freundlich. Lebt wohl, weiße Herren. Treu und nicht teuer. Vor allem treu. Und fragte ich dich nicht, wie wir den Koch wieder loswerden? Was folgt daraus? Ganz logisch. Dass es nicht schwer war, ihn loszuwerden. Dass wir uns immer noch sehr gut erinnern. Wir haben also nicht das Gedächtnis verloren. Siehst du, es ist alles halb so schlimm. Wie heißt du? Heißen? Ja. Wie du heißt. Ich weiß nicht. Ich werde dich 1 nennen und mich selber 2. Ja. Das ergibt sich. Mir ist so wohl, ganz leer, ganz ohne Mühe. Fähig für jedes Leben. Man braucht sich nur zu entscheiden. und die Geburt kommt in Gang. Ein Glücksgefühl. Alles noch vor der Gestalt, Kokon oder Dolde. Es gibt so viele Möglichkeiten. Herrlich. Eine Expedition, die Erfolg hat. Wo sind wir? Wo sollen wir sein? Wo wir immer waren. Waren wir nicht früher woanders? Ach, Unsinn. Wir waren immer hier. Das ist unser Haus. Haus? Haus? Heißt das nicht Zelt? Gehört zu Afrika und wasserdicht. Alles Wörter, die ihren Sinn verlieren. Endlich. Aber das ist nicht unser Haus. Wir müssen fort. Wir bleiben. Heute, morgen, über... Wohin sollten wir? Unser Ziel ist das Glück. Ziel, Glück, Afrika, wasserdicht. Das Glück ist hier. Nein, anderswo. Ich gehe es suchen. Ach, du Narr. Leb wohl. Ich kann dich auch nicht halten. Hier geht es durch das Gestrüpp. Ja, immer quer durch. Zwischen Porre und Willensfreiheit. Da liegt es dann irgendwo. Das Kuckucksei. Narr. Elender Narr. Schlafen ist das Glück. Glück. Glück. Aber irgendwas fehlt noch. Irgendwas war früher anders. Ja, das ist es. Jetzt fehlt mir nichts mehr. Die Griechen glaubten, die Sonne auf ihrer Fahrt über den Himmel riebe sich an ihrer Bahn und erzeuge so einen Ton, der unaufhörlich und ewig gleichbleibend und deshalb für unser Ohr nicht vernehmbar sei. Wie viele solcher unhörbarer Laute leben um uns? Eines Tages werden sie zu vernehmen sein und unser Ohr mit Entsetzen erfüllen. Frau Lucy Harrison, Richmond Avenue, New York, vernahm sie am 31. August 1950, als sie am Nachmittag über dem Ausbessern eines zerrissenen Rocksaums eingeschlafen war. Das ist das Wohnzimmer. Hier ist es am schönsten. Ach, dieser herrliche Blick. Der Fluss mit den Dampfern. Der Park drüben, die Hochhäuser. Mein Gott, ist das schön. Ich freue mich so, Mama, dass du zu Besuch gekommen bist. Musste doch endlich eure Wohnung sehen. Will mich ein bisschen freuen an eurem Glück. Das macht mich wieder jung. So jung wie damals, als ich selber in den Flitterwochen war. Meine goldige Mama. Ach, Kind, hast du ein Glück. So eine gute Stellung, wie Bill sie hat, nicht wahr? Ja, Bill verdient gut. Und er verwöhnt dich, das sieht man. Diese gemütliche Sofaecke, der Plattenspieler. Spielst du manchmal noch Klavier? Ach Mama, ich muss dir gestehen, ich bin schrecklich faul. Seitdem wir den Fernsehempfänger haben, das Radio und den Plattenspieler. Das ist egal. Eine Virtuosin wärst du nicht geworden. Aber du spieltest ganz hübsch Where is my Rose of Waikiki? Wann kommt Bill aus dem Büro? Ungefähr um 5. Ach, dann haben wir noch Zeit. Ich setze mich ein bisschen hin. Mein Gott, ist das schön bei euch. Die Tischdecke ist apart. Bill hat sie mir neulich mitgebracht. Neulich? Bei welcher Gelegenheit? Nur so, um mir eine Freude zu machen. Du hast einen guten Mann. Sei mal still. Was denn? Was ist das für ein Geräusch? Ach, das ist weiter nichts. Das ist der Lift. Ach so. Hast du Hunger, Mama? Oder willst du was trinken? Nein, nein, bleib da. Ich habe im Zug gegessen. Komm, setz dich neben mich. Soll ich das Radio einschalten? Gar nichts sollst du, nur dich anschauen lassen. Ja, du siehst gut aus. Man sieht, dass du glücklich bist. Ach, Mama. Na, was ist das? Tränen? Nein, nur weil ich mich freue. Och, Lucy, mein kleines Mädchen. So, jetzt ist es schon wieder gut. Euer Lift geht ja dauernd. Ja, es ist ein großes Haus mit vielen Wohnungen. Das ist aber ein merkwürdiger Lift. Wieso merkwürdig? Ich meine, das Geräusch ist merkwürdig. Ach was, jetzt stelle ich das Radio an. Der Lift scheint dich ja ganz nervös zu machen. Und jetzt gehe ich und mache eine Tasse Tee. Keine Widerrede. Ich muss sowieso in die Küche für Bill das Essen richten. Wenn es durchaus sein muss. Hörst du, Lucy? Where is my rose of Waikiki? Man hört den Lift sogar, wenn das Radio geht. Muss einmal nachsehen. Und man hört das Geräusch trotzdem. Dann ist es irgendein anderes Geräusch. Sei nicht nervös. Merkwürdig ist das schon. Komm, geh wieder ins Zimmer und hör auf die Musik. Ja, du hast recht. Es ist albern, allzu feine Ohren zu haben. Wir hörten Where is my Rose of Waikiki. Damit ist unser Schallplattenkonzert beendet. Wir hören anschließend einen Vortrag. Ach, Vortrag, was Besseres wisst ihr wohl nicht. Die genaue Zeit... Mit dem Gongschlag 17 Uhr. Es spricht jetzt Professor Wilkinson über das Thema die Termiten. Es lebt sich nicht angenehm, wo es Termiten gibt. Ach, Termiten, Termiten. Diese Insekten zernagen in unersättlichem Hunger schlechthin alles. Und der Mensch ist machtlos gegen sie. Ihre Fressmethode ist umso unangenehmer, als man für gewöhnlich erst dann etwas von ihrer zerstörenden Tätigkeit bemerkt, wenn es zu spät ist. Ja, ja, ja, ja. Die Termiten haben die Gewohnheit, alle Gegenstände von innen her auszuhöhlen und eine dünne Außenwand wie eine Haut stehen zu lassen, die freilich dann eines Tages wie Staub zerfällt. Hörst du das, Lucy? Dass man sich abends in seinem Haus zur Ruhe legt und am Morgen erwacht man im Freien, weil das Haus über Nacht zu Staub zerfallen ist. Die Termiten zerfressen das Haus und man erwacht im Freien. Schalte das aus, Mama. Das war doch interessant. Nein, nein. Was hast du, Lucy? Du bist ganz bleich. Ach, nichts. Lucy, du hast vorhin nicht aus Freude geweint. Unsinn, Mama. Das sind die Termiten, die man hört. Termiten fressen keinen Beton. Du willst es nicht zugeben, Lucy, mein Kind, nicht wahr? Ich habe recht. Ja, Mama. Ich verstehe euch nicht. Warum zieht ihr nicht aus? Es hat keinen Zweck. Aber Lucy. Sie sind überall. Wie meinst du das? Hast du noch nicht bemerkt, dass das gleiche Geräusch überall zu hören ist? In New York wie in Kalifornien, in Mexiko und in Kanada. In Albanville gibt es keine Termiten. Verlass dich darauf. Mein Haus ist sicher. Verlass dich darauf. Sie nagen in deinem Haus ebenso wie hier. Das hätte doch schon jemand bemerkt. So ein Unsinn. Wenn du es erst einmal gehört hast, hörst du es überall. In den Wohnungen und in der Untergrundbahn, in den Bäumen und im Getreide. Ich glaube, sie nagen auch unter der Erde. Der Boden, auf dem wir stehen, ist noch eine dünne Haut. Alles hat nur noch eine dünne Haut und ist ihnen hohl. Nein, so weit kann es noch nicht sein. Das ist eine Einbildung, Lucy. Eine starke Erschütterung und alles fällt ein. Es hat lange kein Gewitter gegeben. Und du meinst ein Gewitter? Ja. Mir kam es schon den ganzen Tag so schwül vor. Mach das Fenster auf, Lucy. Ja, Mama. Nein, es ist nicht schwül draußen. Ach, frische Luft, Gott sei Dank. Jetzt kann man doch wieder vernünftig denken. Also, Lucy, es ist klar, ihr bleibt nicht hier. Ihr kommt mit nach Albanville, dann werden wir weitersehen. Gleich, wenn Bill kommt, werde ich mit ihm sprechen. Warum kommt er nicht? Es ist längst 5. Vielleicht ist es noch nicht 5. Ich stelle das Radio an, ich will die genaue Zeit haben. Wo genaue Zeit ist, ist Ordnung. Wo Ordnung ist, gibt es keine Geheimnisse. Er spricht immer noch über die Termiten. Die Termite zernagt Dinge. Zernagt Gottes Dinge. Aber sie zernagt nicht Gott. Ist das der Schluss? Wahrscheinlich. Sie hörten einen Vortrag von Professor Wilkinson. Wir geben Ihnen jetzt die genaue Zeit. Mit dem Gongschlag ist es 17.30 Uhr. 17:30. Wo bleibt Bill? Vielleicht ist auf einer anderen Station ein bisschen Musik. Wenn ich wüsste, dass er noch lange ausbleibt, würde ich mich ein bisschen hinlegen. Bin auf einmal schrecklich müde. Natürlich, Mama. Streck dich ein bisschen auf der Couch aus. Die lange Fahrt und die Aufregung jetzt. Mir ist ganz komisch. Ja, schlaf ein bisschen. Ich mache das Essen weiter. Die Musik ist gut. Richtig einschläfernd. Dann hört man auch dieses schreckliche Geräusch. Nicht so laut. Tag, Lucy. Was ist denn? Warum bleibst du im Treppenhaus stehen? Geh in die Küche, Lucy. Keinen Kuss? Nein, keinen Kuss heute. Fass mich nicht an. Ich bin betrunken. Lass mich vorbei, aber fass mich nicht an. Du bist gar nicht betrunken, Bill. Ach, was hast du nur? Es ist schon alles so schrecklich. Komm herein. Mama ist zu Besuch gekommen. Wo ist sie? Hier, im Zimmer. Sie schläft. Sie ist müde von der Reise. Hast du Hunger? Nein. Das Essen ist gleich fertig. Es gibt Kalbsleber. Ich will nichts. Dein Lieblingsgericht? Ich habe keinen Hunger. Mama scheint sehr fest zu schlafen. Ich mache das Essen fertig und dann wecken wir sie. Ach, lass das Essen. Bleib einen Augenblick hier. Ja. Du bist so schön, Lucy. Mein Gott, wie ich dich liebe. Ach, Bill. Nein, bleib. Fass mich nicht an. Ach, Lucy. Ich könnte heulen, weil du so schön bist. Vielleicht bist du gar nicht besonders schön. Aber ich liebe alles an dir. Ich werde dich nie mehr küssen, Lucy. Bill! Bleib auf deinem Stuhl sitzen. Sag mal, ist Mama plötzlich müde geworden? Ich meine, hat man ihr vorher gar nichts angemerkt, dass sie müde war? Sie sagte auf einmal, sie wollte sich hinlegen. Ich sollte sie wecken, wenn du kommst. Ich wecke sie jetzt. Du kannst sie nicht mehr wecken. Sie ist tot. Bill! nicht an. Komm, komm, sei vernünftig. Ich habe nicht viel Zeit zu reden. Ich bin nämlich auch verdammt müde. Es kommt ein Gewitter. Man hört es im Radio. Ich will fort, Bill. Ich will fort. Wohin denn? Stell das Radio ab. Das Knarren ist ekelhaft. Hörst du es? Ich höre es. Ich will fort, Bill. Oh, bleib, bleib, Lucy. Lass mich nicht allein sterben. Wir wollen nicht sterben, wir wollen leben. Ich werde sterben, genau wie Mama. Nein! Sie ist nicht mehr als eine dünne Haut, die zerfällt, wenn du sie anrührst. Aber du doch nicht. Ich auch. Ich merkte es unterwegs. Ich sah gerade auf die Uhr. Es war 17.30 Uhr. Da merkte ich es. Jetzt sitzen sie mir am Herzen. Es tut nicht weh. Aber ich bin ganz ausgehöhlt. Wenn du mich anfasst, zerfalle ich. Bill! Nein, rühre mich nicht an. Ich bin grenzenlos müde. Es war schön bei dir. Es war schön, mit dir zu leben. Bill! Das Gewitter kommt näher. Das Haus wird zerfallen unter dem Donner. Aber du doch nicht. Ich auch. Mama auch. Ach, Lucy. Lucy. Gute Nacht, Liebste. Gute Nacht, Liebste. Liebste Lucy. Wacht auf, denn eure Träume sind schlecht. Bleibt wach, weil das Entsetzliche näher kommt. Auch zu dir kommt es, der weit entfernt wohnt von den Städten, wo Blut vergossen wird. Auch zu dir und deinem Nachmittagsschlaf, worin du ungern gestört wirst. Wenn es heute nicht kommt, kommt es morgen. Aber sei gewiss. O angenehmer Schlaf auf den Kissen mit roten Blumen, einem Weihnachtsgeschenk von Anita, woran sie 3 Wochen gestickt hat. O, angenehmer Schlaf, wenn der Braten fett war und das Gemüse zart. Man denkt im Einschlummern an die Wochenschau von gestern Abend. Osterlämmer, erwachende Natur, Eröffnung der Spielbank in Baden-Baden. Cambridge siegte gegen Oxford mit 2,5 Längen. Das genügt, das Gehirn zu beschäftigen. Oh, dieses weiche Kissen. Daunen aus erster Wahl. Auf ihm vergisst man das Ärgerliche der Welt. Jene Nachricht zum Beispiel. Die wegen Abtreibung Angeklagte sagte zu ihrer Verteidigung: Die Frau, Mutter von 7 Kindern, kam zu mir mit einem Säugling, für den sie keine Windeln hatte und der in Zeitungspapier gewickelt war. Nun, das sind Angelegenheiten des Gerichtes, nicht unsere. Man kann dagegen nichts tun, wenn einer etwas härter liegt als der andere. Und was kommen mag, unsere Enkel mögen es ausfechten. Ah, du schläfst schon. Wache gut auf, mein Freund. Schon läuft der Strom in den Umzäunungen und die Posten sind aufgestellt. Nein, schlaf nicht, während die Ordner der Welt geschäftig sind. Seid misstrauisch gegen ihre Macht, die sie vorgeben, für euch erwerben zu müssen. Wacht darüber, dass eure Herzen nicht leer sind, wenn mit der Leere eurer Herzen gerechnet wird. Tut das Unnütze. Singt die Lieder, die man aus eurem Munde nicht erwartet. Seid unbequem. Seid Sand nicht das Öl im Getriebe der Welt. Träume von Günter Eich. Es sprachen Lina Carstens, Käthe Haag, Ellen Mahlke, Christine Ostermeier, Marlies Schönau, Rolf Beusen, Hans Kossi, Jürgen Goslar, Max Meirich, Hans-Michael Rehberg, Klaus Schwarzkopf, Ernst Stankowski, Horst Happert, Karl Wehry und viele andere. Komposition Enno Dugend, Regie Otto Kurt. Produktion Bayerischer Rundfunk 1964.